Anoint! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Er war ein Schriftsteller, der sich gängigen Zuordnungen entzieht. Als Kind jüdischer Herkunft in Polen geboren, in Russland aufgewachsen, im französischen Exil zum Schriftsteller gereift, als Kommunist in der Sowjetunion seine eigentliche Heimat gefunden und vom Stalin-Regime ermordet, war er in erster Linie der wortgewaltige Verfasser spannender Prosa. Auf Polnisch und Russisch schrieb Bruno Jasienski futuristische, dystopische, surreale und stets hochpolitische Texte über Frankreich, über Nazi-Deutschland oder über das sowjetische Zentralasien. Der zu seiner Zeit bekannte und erfolgreiche Autor ist inzwischen in Vergessenheit geraten. Um dem abzuhelfen, hat der Wiener Verlag Bahö Books in jüngster Zeit zwei Romane und eine Novelle von Bruno Jasienski neu veröffentlicht. Und daran will diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge anknüpfen. Es soll in der kommenden Stunde um diesen Bruno Jasienski gehen. Es soll Einblicke in das Leben und Werk dieses unsteten Aktivisten und surrealen Propheten geben. Es erwartet euch eine Stunde bildreicher Explosionen, durch und durch geprägt von den Widersprüchen des 20. Jahrhunderts. Mit dabei sind Elisabeth Namder und Wladimir Wertlieb, mit denen ich ein langes Gespräch über Bruno Jasienski geführt habe. Musikalisch gerahmt wird diese Sendung von Wave und Punk aus Polen und Russland. Es begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Der Autor Bruno Jasienski wird 1901 im damaligen Kongresspolen geboren. Er ist Sohn eines Arztes jüdischer Herkunft, der jedoch zum Protestantismus konvertiert, um in den polnischen Adel einzuheiraten. Von 1914 bis 1918 besucht Bruno Jasienski eine Sekundarschule in Moskau. Hier kommt Jasienski zum ersten Mal mit dem russischen Futurismus in Berührung. Er kehrt nach Polen zurück, das nun unabhängig geworden ist, und wird zu einem wichtigen Vertreter des polnischen Futurismus. Russischer und polnischer Futurismus sind anders als die italienische Variante nicht von Chauvinismus und Kriegsbegeisterung geprägt. Auf andere Weise gehen hier soziale Themen in die futuristische Literatur ein. Elisabeth Namda hat mehrere Texte von Jasienski ins Deutsche übersetzt. Sie beschreibt die Besonderheiten des polnischen Futurismus. Es hat in Polen zwei Zentren für den Futurismus gegeben. Eines davon in Krakau, das führend repräsentiert worden ist, eben durch Bruno Jasienski nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion und von Stanislaw Wodoschenski. Und die haben dann einen in Anlehnung an den russischen, also die haben sich sehr am russischen Futurismus orientiert und haben dann einen Literaturclub gegründet, der hat geheißen Katarinka, was aber nicht mit der Katharina zu tun hat, sondern den Leierkasten meint. Und was sie gemeinsam gehabt haben mit den italienischen anderen Futuristen, das ist schon gewesen, dass man Aufsehen erregen wollte, dass man hat die Provokation geliebt und es gab eine große Technikgläubigkeit in den futuristischen Kreisen. In der Literatur hat sich das auch so abgespielt, dass man zum Beispiel Worte speziell falsch geschrieben hat. Und in Italien ist es sogar so gewesen, dass die Worte, dass die die Sätze zur Verzweiflung gebracht haben und die Buchstaben in verschiedenen Schriften und auf verschiedenen Höhen geschrieben haben, sodass das nicht mehr gedruckt werden konnte, nur mehr so in einer Montagetechnik gemacht werden konnte. Aber da haben sie Ähnlichkeiten miteinander gehabt. Eine dieser speziellen Provokationen, die es da gab, wir sprechen jetzt vom Jahr 1921, das war in dieser Kopane in einem Restaurant, wo die richtig provoziert haben und natürlich in eine Schlägerei verwickelt wurden und vor dem Restaurant hat sich dann die wütende Menge versammelt, die die althergebrachten Werte verteidigt haben. Und Jasienski hat darauf ein Gedicht verfasst, das ist auf Polnisch geschrieben worden. Ich habe es versucht mit einer Rückübersetzung aus dem Russischen. Das geht ungefähr so, diese blutroten Fratzen des Pöbels, schamlos in ihrer Begeisterung. Wo sah ich sie schon? Ach, sie gleichen den Schindern von Zakopane. Das müssen sie sein. Die mich, der ich ganz ohne Schutz mit faulen Eiern bewarfen und mit Ziegeln bewarfen. Ungefähr so, ja, hat sich da abgespielt. Eine Beschreibung Jasienskis aus dieser Zeit geht auch dahin, er wird als extrem extravagant beschrieben, mit Zahnbürste im Knopfloch. Er hat sich mit einer dichten Parfümwolke umgeben. Und die Mädchen sind völlig verrückt gewesen nach ihm und er ist ein Fußfetischist gewesen oder so etwas Ähnliches. In Polen beobachtet Bruno Jasienski mehrere Arbeiteraufstände und ihre brutale Niederschlagung. Unter diesen Eindrücken schließt er sich der kommunistischen Bewegung an. Er hält öffentliche Vorträge über marxistische Philosophie und die revolutionäre Strategie des Klassenkampfs. Weil er immer wieder mit den Repressionsorganen konfrontiert ist, siedelt Jasienski 1925 nach Paris über. Hier bewegt er sich in den Exilkreisen polnischer Kommunisten. Für diese ist es in Frankreich nicht möglich, sich offen politisch zu organisieren. Aus diesem Grund bekommen die Arbeitertheater eine besondere Bedeutung, in denen sich auch Jachensky engagiert. In Paris stößt Jachensky auf den 1925 erschienenen Roman »Je brûle Moskau« von Paul Morand. Ein antikommunistisches Machwerk, das die teuflischen Umtriebe der Bolschewiki in Moskau ausmalt. Jachensky ist empört. Als Reaktion beginnt er 1928 einen Fortsetzungsroman in der Tageszeitung L'Humanité. »Je brûle Paris«, »Ich zünde Paris an«, in der deutschen Übersetzung »Pest über Paris«. Der Roman schildert die Brutalität einer kapitalistischen Großstadt. Der Jungarbeiter Pierre verliert seinen Job und seine Freundin, er landet auf der Straße, schließlich im Gefängnis. Eine Szene aus dem Gefängnis demonstriert den bildreichen und spannungsgeladenen Stil, in dem Pest über Paris geschrieben ist. Unerwartet füllte sich eines Tages Pierres einsame Zelle, als wäre plötzlich ein Rädchen des bislang präzis funktionierenden Mechanismus zerbrochen. Lärmende Menschen mit zerschrammten Köpfen und geronnenem Blut auf Bandagen und blauen Blusen. Es roch stark nach Männerschweiß, Pulver und bitterem, unabwaschbarem Fabrikruß. Es fielen schwere, wie Pflastersteine behauene Wörter. Revolution, Proletariat, Kapitalismus. Aus den Bruchstücken von Sätzen, Erzählungen, Ausrufen ergab sich deutlich das im Licht elektrischer Lampen mit Blut auf den Asphalt geschriebene, harte, viertägige Epos. Das Kapitelverzeichnis wie immer dasselbe. Arbeitslosigkeit, gekürzte Löhne, eine düstere, demonstrative Versammlung. Von der Versammlung aus Umzug durch die Stadt mit der Internationalen. Die Polizei provozierte sie. Sie umzingelte sie in den Nebenstraßen. Sie schlug sie mit Gummiknüppeln bis aufs Blut. Das zertretene Pflaster spuckte ihr einen Hagel von Steinen entgegen. Dann griff die aufgehetzte Söldnertruppe an. Eine Salve bedeckte die Straßen mit neuem, nicht festgestampftem Pflaster. Als Antwort bleckten die steinernen Kiefer der Straßen die Zähne der Barrikaden. Es kam das Massaker. Klebriges, braunes Blut auf den Gehsteigen, mit Menschen beladene Lastautos, und die Menge von einigen 10.000 wird, wie eine aus der Bilanz gestrichene Ziffer, auf den Rand versetzt, hinter graue, unzugängliche Gefängnismauern. Man nannte fantastische Ziffern. Die Gefängnisse waren nicht imstande, den überreichen Fang zu fassen. In das Gefängnis Sainte wurden angeblich 15.000 Menschen gesteckt. Im Gefängnis Fresnes sollten es noch mehr sein. Militär umstellte die Gefängnisgebäude. In den für eine Person bestimmten Zellen schliefen 15 Menschen wie Heringe auf dem Fußboden. Die Gefängnisspaziergänge fanden von nun an, um Unruhen zu vermeiden, zu verschiedenen Tageszeiten in Gruppen statt. Der tadellose Mechanismus der besonderen kleinen Welt knirschte kraftlos wie eine überdrehte Uhr. Die Zeiger gingen noch ihren üblichen Weg, doch die gelockerten Rädchen griffen nicht mehr Zahn in Zahn. Sie sprangen von Gang zu Gang und zogen das ungeordnete Chaos der Schräubchen und Federn hinter sich her. Von Zelle zu Zelle klopfte wie 1000 unermüdliche Spechte Tag und Nacht der Gefängnistelegraph. Die in allgemeine Zellen geworfenen Gefangenen verlangten ihre Einstufung als politische Häftlinge. Die Gefängnisverwaltung lehnte die Forderung ab, die Gefangenen antworteten mit Hungerstreik. In seine Ecke gedrückt, die Haare wie ein Igel gesträubt, spürte Pierre jeden Tag, wenn er seine Suppe löffelte und gierig dazu sein Brot aß, 15 Paare unfrohe, stählerne, vom Atropin des Hungers geweitete Augen auf sich ruhen, und unter ihrem Blick wuchs der schmackhafte Bissen des Gefängnisbrotes durch die Hefe des Speichels zum nicht mehr herunterzuwürgenden Knäuel und überzog sich mit einer landkartenähnlichen Haut. Wie durch eine gläserne Wand drangen die langen nächtlichen Gespräche zu ihm. Wörter, behauen wie Blöcke, wuchsen, stapelten sich eins aufs andere, binnen im kurzen Stieg ein schlankes Gebäude auf zum Himmel. Es genügt, in die Sonne hinauszugehen, die Ärmel aufzukrempeln, und sie werden es fehlerlos errichten aus echten Steinen, genauso weiträumig und stark. Wie eine schlecht konstruierte Maschine zerstört die Welt mehr, als sie produziert. So kann es nicht weitergehen. Sie muss bis zu den einzelnen Schrauben auseinandergenommen, das Unbrauchbare weggeworfen und das Ganze dann neu montiert werden. Die Pläne sind fertig, den Monteuren jucken die Hände, nur das alte, verrostete Eisenzeug rührt sich nicht. Es ist eingewachsen, zusammengeschnurrt in den Ritzen unter dem Rostgewebe. Jede Windung muss mit den Zähnen abgerissen werden. In der schwarzen, verrauchten Schachtel der Zelle rollte als Band eines Märchenfilms der Mythos von der neuen Ordnung der wiedererrichteten Welt ab. Pia hatte schon früher in der Fabrik die langen, monotonen Geschichten von dieser neuen Welt gehört. Einer Welt ohne Arm und Reich, wo die Fabriken Eigentum der Arbeiter sind und die Arbeit statt der Unfreiheit zum Hymnus, zur Hygiene des befreiten Körpers wird. Er glaubte es nicht. Die entsetzliche Maschine lässt sich nicht von der Stelle bringen. Sie ist 2 Meter tief in die Erde eingewachsen. In Gang gesetzt, dreht sie sich seit undenklichen Zeiten. Mit bloßen Händen in das Räderwerk greifen. Man hält es nicht an. Man reißt sich nur die Hände ab. Er sah das Blut an den verschmutzten Verbänden, die mit blutigen Lumpen umwundenen Hände und dachte, noch eine vergebliche Anstrengung. Eine einzige Umdrehung des Transmissionsriems hat die übel zugerichteten Körper an den Rand über die Mauer geworfen. Manchmal in den Nächten sprang aus einer Gruppe vorgeneigter Menschen das bis zur Weißglut erhitzte Wort des Hasses hoch. Wie ein Funke fiel es auf die weichen Sägespäne des Traums und der Traum entflammte rot. Marschieren. Arm in Arm mit ihnen stehen. Zerstören. Zerbrechen. Sich rächen. Pierre richtete sich dann in heftiger Bewegung empor und setzte sich auf die Pritsche. Doch die kühlen, durchsichtigen Worte der Leute in den blauen Blusen wuchsen symmetrisch wie Ziegel. In den Worten war keine Wut, kein dumpfer, zerstörerischer Hass, sondern harter Bauwille, Spitzhacke und Kelle. Nein, diese Leute können nicht hassen. An der Stelle einer Maschine haben sie einen Haufen Pläne für eine andere aufgeschichtet. Sie werden die eine durch die andere ersetzen. Und wieder werden sich die Räder drehen, werden Zähne in Zähne greifen, werden wehrlose Menschensplitter mitziehen, mitschleppen, forttragen und wieder werden sich vor Entsetzen wahnsinnig gewordene Pierres die Hände blutig reißen an den schwarzen Speichen der Räder, ohne sie anhalten, auch nur für einen Augenblick bremsen zu können. Pierres ausgestreckte Hand verkrampfte sich, zog sich zurück, der über dem Polster erhobene Kopf verschwand langsam zwischen den Schultern und bald lag auf dem Strohsack an das festgestopfte Stroh gepresst, nicht mehr ein Mensch, sondern eine Schildkröte in der undurchdringlichen Schale der Einsamkeit. Nachdem Pierre aus dem Gefängnis entlassen wird, bricht durch unglückliche Umstände in Paris die Pest aus. Vom Rest Frankreichs isoliert, ist Paris nun auf sich allein gestellt. Es bricht das Chaos aus, bis sich die einzelnen Klassensegmente, Nationalitäten, Communities zu organisieren beginnen. Es ist, als ob Paris in seine einzelnen Bestandteile zerfällt, ein Rückfall in die Kleinstaaterei. So entstehen zahlreiche Enklaven. Ein angloamerikanischer Sektor, ein russisch-weißgardistischer Sektor, Chinatown, die jüdische Gemeinde und so weiter. Die arbeitende Bevölkerung proklamiert die Räterepublik, ein Widerhall der Pariser Kommune unter dem Vorzeichen der Seuche. Pest über Paris ist von einem kommunistischen Autoren geschrieben und durchaus als Anklage zu verstehen. Es ist dennoch kein Propagandaroman, sondern hochgradig moderne Literatur. Das sagt der Autor Wladimir Wertlieb, der sich mit den Texten von Jaschensky auseinandergesetzt hat. Was noch dazu kommt, und ich glaube, das ist auch insgesamt entscheidend für sein Werk, das ist diese Mischung aus unglaublich genauer Beobachtung, realistischer Darstellungsweise von Details, sehr plastischer, poetischer Zeichnung einer Atmosphäre, sei es einer realen, sei es einer fiktiven, und das Ganze verknüpft mit einer dystopischen oder utopischen Vision der Gegenwart und der Zukunft, mit zum Teil auch sehr surrealen, und manchmal durchaus auch bizarren und humorvollen Elementen. Diese Mischung ist an und für sich auch sehr modern, ja. Man kennt es auch aus modernerer Literatur oder auch aus dem Film, wo es auch keinen Horror ohne Witz gibt. Und das ist auch bei ihm erkennbar und ohne Sozialkritik. Also diese Mischung aus Horror, Sozialkritik, Dystopie bei gleichzeitig bizarren und fast schon witzigen Elementen, das greift sehr gut ineinander und funktioniert in diesem Roman, aber auch später in der Nase gleichermaßen sehr gut, finde ich. Es gibt keinen Horror ohne Witz. Dies wird besonders deutlich an einer Passage, in der auch die auf sich gestellte Polizei von Paris einen eigenen Kleinstaat gründet. Der Begriff des Polizeistaats kommt hier zu sich selbst. Die sich selbst überlassene Polizei befand sich zum ersten Mal in einer peinlichen Situation. Des Kompasses der Rechtsstaatlichkeit beraubt, ohne sich entscheiden zu können, welche der entstehenden Regierungen sie für rechtmäßig ansehen wollte, zugleich in der Erkenntnis, wie fiktiv für sie jede Regierung außerhalb des Kordonringes war, kam es den dunkelblauen Leuten bald zum Bewusstsein, dass sie von Tag zu Tag mehr den Anschein realer Wesen verloren und zu metaphysischen Fiktion wurden. Zum reinen, sinnlosen Nonsens, wie der Begriff Polizei für die Polizei selber. Am dritten Tag wurde die Insel Cité Zeuge der ersten Demonstration arbeitsloser Polizisten in der Geschichte der Menschheit. Die Menge der arbeitslosen dunkelblauen Leute zog sich über die gesamte kleine Insel und strömte zum Platz vor der Präfektur. An der Spitze des Zuges trugen die Demonstranten Transparente mit Parolen. Die Republik ist tot. Es lebe die Republik. Wir fordern irgendeine Regierung. Eine Polizei ohne Regierung, das ist wie eine Straßenbahn ohne Elektrizitätswerk und so weiter. Auf dem Platz vor der Präfektur fand eine imponierende Kundgebung statt. Nach langen Debatten beschloss man, zur Rettung der Polizei sich der Reihe nach an die einzelnen Regierungen der neu entstandenen Kleinstaaten zu wenden und ihnen gute Dienste anzubieten. In der Angst vor fremden Elementen auf ihrem Territorium antworteten alle Regierungen ablehnend. Sie motivierten ihren Standpunkt mit der Unmöglichkeit, angesichts der überaus knappen, verfügbaren Lebensmittelvorräte die neu hinzukommenden zu ernähren. Wir haben genügend eigene Mäuler zu versorgen. In einer letzten Reaktion des Selbsterhaltungsinstinkts wurde der Antrag eines Polizisten angenommen, der vorschlug, irgendeinen Zivilisten zu finden und zu zwingen, dass er sich zum Diktator der Insel Cité proklamierte. Man beschloss sofort, eine Razzia zu veranstalten. Neben den Ereignissen in Paris ist aber auch das China der damaligen Zeit ein wichtiger Schauplatz des Buches. Geschildert wird das Aufwachsen eines chinesischen Revolutionärs und dessen Weg ins französische Exil. Kenntnisreich und lebendig werden die sozialen Verwerfungen in China am Anfang des 20. Jahrhunderts nachgezeichnet. Im Zentrum des Buches steht schließlich der Überlebenskampf der Räterepublik von Paris. Wie dieser Kampf ausgeht, sei an dieser Stelle offen gelassen. So spannend und lesenswert das Buch auch ist, so sehr bleibt an manchen Stellen auch ein bitterer Beigeschmack. So wird zum Inbegriff der Dekadenz auch hier die Prostitution, verbunden mit einem Frauenbild, das allzu bekannt ist, entweder Heilige oder Hure. Auch die Beschreibung der jüdischen Gemeinde ist nicht gerade freundlich. Anstatt, wie die Räterepublik, für das Überleben in Paris zu kämpfen, setzt sich die jüdische Gemeinde nach Amerika ab, mit Hilfe von Kontakten zum amerikanischen Bonzentum. Hier bewegt sich das Buch am Rand zum antisemitischen Klischee. Doch in seiner Erzählung Die Nase wird sich Jachensky selbst explizit und kritisch mit dem Antisemitismus auseinandersetzen. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Bruno Jachenskis Novelle Die Nase ist ursprünglich im Jahr 1936 erschienen. Es ist eine Erzählung, die sich auf kritisch-satirische Weise mit dem Antisemitismus und der Rassenlehre der Nationalsozialisten auseinandersetzt. Um den Kontext dieser Erzählung einzuholen, ist es sinnvoll, noch einmal zur Herkunft des Autoren zurückzukehren. Naja, er kam aus der Familie eines Landarztes, der sozial engagiert war, der armen Bauern geholfen hat mit der medizinischen Versorgung, die sonst nicht in der Lage gewesen wären, eine solche zu erhalten. Und er hat dann eine Frau aus dem polnischen Adel geheiratet, wobei er, um das zu realisieren, so gezwungen war, vom Judentum zum Protestantismus zu konvertieren. Ja, gezwungen. Ich weiß nicht, ob man das als Zwang bezeichnen kann. Es war ein gesellschaftlicher Druck dahinter und wohl auch die Notwendigkeit, dass beide einer Religion angehören, nachdem es ja, soweit ich weiß, auch im Russischen Reich noch keine Zivilehe gab, hätten sie sonst auch gar nicht heiraten können. Aber da bin ich mir nicht sicher, viel sicherer bin ich mir dessen, dass es ganz und gar nicht möglich war oder gesellschaftlich nicht akzeptiert war, dass ein Jude eine polnische Adelige heiratet. Das heißt, ihre Familie hätte sie dann wahrscheinlich verstoßen, wenn er jüdisch geblieben wäre. Und so etwas ist sehr selten vorgekommen. Insofern ist er zum Christentum konvertiert. Ich glaube, das war das Mindeste, was er hat tun sollen, damit das überhaupt funktioniert. Aber, und das erschien mir hochinteressant in diesem Zusammenhang, dass er nicht zum Katholizismus konvertiert ist, denn ich vermute sehr, dass seine Frau katholisch war, nachdem sie aus der polnischen Schlachte, aus dem polnischen Adel stammte und praktisch alle Polen, soweit sie nicht deutsch oder nicht jüdisch waren, waren katholisch. Sondern er ist zwar zum Christentum übergetreten, aber zu der sozusagen milderen Variante des Protestantismus, was in jüdischen Kreisen wiederum ein bisschen weniger als weniger schlimm angesehen wurde, als wenn man dann katholisch geworden ist, weil katholisch, das war schon die Härte, das war schon quasi wirklich die Gegenreligion. Das heißt, er ist dann zwar Christ geworden, aber wiederum in eine Minderheit hin konvertiert in Polen jener Zeit, wobei man auch wiederum sagen muss, dass die Katholiken in Polen ja selber im Russischen Reich eine Minderheit bildeten, weil die Führungsschicht ja russisch-orthodox war. Das heißt, wir haben hier beim Sohn, also beim späteren Autor, eine mehrfach brüchige Identität mit einer Zugehörigkeit zu verschiedenen religiösen Hintergründen und eben einen mehrfachen religiösen Bruch, so mit seiner zwiebelartigen Identität, dass man dann quasi eine Minderheit innerhalb einer Minderheit innerhalb einer Minderheit war, weil der Vater trotz seiner Konversion dennoch ein konvertierter Jude blieb, auch im Augen der anderen. Das heißt, das ist ein spannender Hintergrund. Nachdem Jachensky in den Jahren 1914 und 1918 eine Sekundarschule in Moskau besucht hat, wird er dann zu jenem skandalumwobenen Akteur des Futurismus in Polen. 1925 zieht er nach Paris, da ist er bereits Kommunist geworden. Als er 1928 den Roman Pest über Paris veröffentlicht, wird ihm antifranzösische Agitation vorgeworfen und er wird ausgewiesen. Jachensky beschließt, in die Sowjetunion zu gehen, wo er bereits ein anerkannter Schriftsteller ist. Die Erzählung Die Nase entsteht unter dem Eindruck der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Sie wird im Februar 1936 in mehreren Folgen in einer sowjetischen Literaturzeitschrift veröffentlicht. Der Erzählung ist dabei ein Zitat von Nikolai Gogol vorangestellt. Aber sonderbar und unverständlicher als alles ist, wie sich die Autoren solche Themen aussuchen können. Trotzdem aber, wenn man darüber nachdenkt, so ist an all dem zugegebenermaßen etwas dran. Man kann sagen, was man will, aber solche Ereignisse kommen vor. Selten, aber doch. Dazu muss man sagen, dass diese Novelle 1936 erschienen ist, also genau 100 Jahre nach der Erzählung Die Nase von Gogol. Das ist die literarische Anspielung. Es gab schon von der große Klassiker Gogol eine Erzählung in den Petersburger Erzählungen. Das ist eine Ansammlung von Erzählungen, die in Petersburg zu Beginn oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielen. Dort kommt eben diese Erzählung vor, in dem sich die Nase eines Beamten selbstständig machte, wird abgeschnitten beim Barbier, aber dann, und damit wird es zu seiner so surrealen, an E.T.A. Hoffmann angelehnten Erzählung, macht sich diese Nase selbstständig und kleidet sich wie ein Beamter, gibt sich dann für einen Beamten aus, wird auch als Beamter von allen wahrgenommen, obwohl sie ja eigentlich eine Nase ist, und wird erst in Riga, also besteigt dann eine Postkutsche, fährt dann von St. Petersburg nach Riga, wird dort erst festgenommen, weil sie keine passenden Dokumente hat. Also das ist dann der Hintergrund zu dieser Erzählung oder dieser Novelle Die Nase von Jasenski. Hier wiederum spielt die Geschichte in Deutschland offensichtlich kurz nach der Ergreifung und der Machtergreifung der Nationalsozialisten, also wahrscheinlich 1934 oder 1935, kann man sich denken, und der Protagonist der Geschichte ist ein Professor für Eugenik und ein Rassenforscher, der über die jüdische Nase eine Reihe von Abhandlungen geschrieben hat, indem er eine Verbindung zwischen dem Charakter eines Menschen und seiner Nase, nämlich seiner jüdischen Nase, herstellt. Und eines Morgens wacht eben dieser Professor Kallenbruck, heißt er, auf, schaut in den Spiegel und stellt fest, dass er selber eine gebogene jüdische Nase hat. Was dann natürlich eine ganze Reihe von bizarren Vorfällen auslöst und auch zu Stigmatisierung und zur sozusagen gesellschaftlichen Isolation dieses Professor Kallenbruck in diesem NS-Regime führt, weil er plötzlich von allen aufgrund seiner Nase als Jude wahrgenommen wird. Also das ist eben die bizarre Geschichte, die natürlich mehrere literarische und politische Referenzen aufweist, bis hin natürlich auch zu einer verdeckt zu lesenden Autobiografie oder emotionalen Autobiografie des Autors selbst, der, wie wir eingangs schon festgestellt haben, selber eine so brüchige Identität hatte und die er hier auf eine witzig, bizarre Art und Weise zu paraphrasieren versucht. Professor Kallenbruck ist gerade in die Korrektur der Druckfahnen seines Buches Endogene Minusvarianten des Judentums vertieft, als ihm das Unglück geschieht. Er schaut in den Spiegel und erblickt eine fremde Nase in seinem Gesicht, eine Nase, die er selbst als schamlos semitische Hakennase beschrieben hätte. Die Erzählung spielt präzise und grausam durch, was mit so einem professionellen Rassenforscher passieren würde, wenn er selbst plötzlich die inkriminierten Eigenschaften besäße. Typisch für die Erzählweise Jachenskis ist, dass er dabei zwei Stilelemente miteinander verwebt. Auf der einen Seite gründlich recherchierte, realistische Schilderungen, auf der anderen Seite surreal anmutende Traumsequenzen. So basiert die Erzählung auf einer genauen Kenntnis des damaligen Debattenstands der Nazis über Vererbungslehre und Rassenhygiene. Und es wird deutlich, dass sich die Nazis in ihrem Rassewahn selbst durchaus nicht immer einig waren. Auf der anderen Seite dann aber beispielsweise die Beschreibung eines sogenannten genealogischen Gartens. Dorthin wird Professor Kallenbruck von seinem mysteriösen Parteigenossen Theodor von der Pforten gebracht. Der hatte ihn mit seiner neuen jüdischen Hakennase erwischt und verlangt nun von ihm, seinen Stammbaum auf jüdische Vorfahren hin überprüfen zu lassen. Sie gingen durch ein weiteres Viertel, dann wandte sich Herr von der Pforten dem Tor eines großen, schwach erleuchteten Gartens zu. Nach der Lage zu urteilen, musste das der Tiergarten sein, obwohl er eher einem botanischen Garten ähnelte. Dieser Eindruck ergab sich wegen der Bäume, die hier wuchsen und die absonderlichsten Formen in großer Mannigfaltigkeit aufwiesen. Es gab da Riesen wie Affenbrotbäume. Da standen schlanke und hochgewachsene Arten wie die Zypressen, und es gab Bäume, die unten vielfach verästelt, an der Krone aber völlig entlaubt waren, so dass es aussah, als ob sie auf dem Kopf stünden. Umgekehrt gab es welche, die unten abgerupft und oben kraus waren wie die Strauchpalmen. Es gab zur Seite geneigte, wie die riesigen Sacksaulstauden, und kugelförmige, die aussahen, als hätten sie von den kunstfertigen Händen des Gärtners einen Schnitt verpasst bekommen. Alle Bäume waren von oben bis unten entweder voller Zapfen oder Früchte. Genau konnte man das bei der schwachen Beleuchtung nicht erkennen. In der Mitte des mit Schotter aufgeschütteten Platzes erhob sich ein runder Kiosk mit zahlreichen kleinen Fenstern. Herr von der Pforten blieb bei einem von ihnen stehen und wartete auf den schwer atmenden Kallenbruck. »Hier bekommen Sie jede Auskunft.« Der genealogische Garten zentralisiert Personenstandsregister und sammelt familiengeschichtliche Informationen. Jeder Berliner kann hier seinen Stammbaum finden. Plastisch werden die genealogischen Wurzeln bis zurück ins 10. Glied gezeigt. Dafür muss man nur einen Fragebogen ausfüllen. Die Auskunft, die Herr Kallenbruck erhält, ist durchaus nicht zu seinem Vorteil. Herr von der Pforten beugte sich vor. Er schaltete ein und der Baum erstrahlte im hellen elektrischen Licht. »Bitte sehr, nur zu!« Professor Kallenbruck blinzelte ob der plötzlichen Helligkeit. Der Baum sah aus wie ein richtiger Weihnachtsbaum. Was der arme Professor in der Dunkelheit für Zapfen gehalten hatte, waren bei Licht besehen Plastikmenschenfigürchen, peinlich genau nach der Mode ihrer Zeit gekleidet. Auf den Ästen und Zweigen linker Hand hockten wie Kanarienvögel kleine Herren in gelben Gilets und gewürfelten Matronen, die mit ihren hohen Hauben an Wiedehopfe erinnerten. Auf einem zerzausten Ast saß, wie ein einsamer Kauz, der unverbesserliche Junggeselle Onkel Gregor, mager, mit einem riesigen Kopf und einem buschigen Backenbart. Die steife Tante Gertrude mit ihrem unvermeidlichen schwarzen Rock und dem Bachstelzenschwanz warf von ihrem Ast herunter entrüstete Blicke auf ihren sich verfroren aufplusternden Mann, den Onkel Paul, so als hätte auch diesmal wiederum er und niemand anders sie in eine derart unangenehme Lage gebracht. Dafür waren, oh Gott! An den Ästen an der rechten Seite in ganzen Girlanden kleine Juden mit runden Käppchen und langen Gehröcken am Hals aufgehängt, offensichtlich als verspätete Strafe für das böswillige Verderben der germanischen Rasse. Einer davon, das prägte sich dem Professor besonders nachhaltig ins Gedächtnis, mit dem Strämel eines richtigen Rabbiners mit Pelzbesatz. Der arme Professor Kallenbruck stieß einen herzzerreißenden Schrei aus, verbarg sein Gesicht in den Händen. Ihm schwanden die Sinne und er fiel um. Als der antisemitische Eugeniker bezeugt bekommt, dass er selbst jüdischer Herkunft ist, versinkt er in einem Albtraum. Auf der einen Seite bekommt er den Verfolgungsdruck und die Pogromstimmung selbst unmittelbar zu spüren. Auf der anderen Seite wird er sogleich mehr oder weniger zufällig in die Machenschaften der jüdischen Weltverschwörung verstrickt. Es ist, als würde sich der Wahn des Antisemiten verselbstständigen und der Antisemit selbst in den Strudel seines Wahns hineingerissen. Der Leserin wird schnell klar, alles an dieser Erzählung ist satirisch überspitzt und gnadenlos übertrieben. Was wir hier haben, das sind auch diese gleichen ganz kurzen Szenen, diese staccato-artigen Szenen. Es wird alles sehr plakativ geschildert. Aber ich denke mir, das ist, wenn man aus der futuristischen Ecke kommt, auch klar, dass man keine so genauen psychologischen Porträts gestaltet, als das Gogol vielleicht gemacht hat, sondern das Plakatprogramm. Ja, das war nicht seine Intention, hier echte Figuren zu schaffen. Das sind natürlich alles Typen, die aber gleichzeitig auch als exemplarische Fälle aufgefasst und geschildert werden. Und das durchaus stimmig meiner Ansicht nach und durchaus sehr gelungen, wenn man sich einlässt auf diesen Ton und auf diese Welt, die er vorgibt und diese Figuren eben auch als gelungene Zeichentrickfiguren vielleicht auffasst, um das vielleicht so zu umschreiben. Wer die Erzählung Die Nase von Bruno Jachensky liest, dem kommt vielleicht auch die Frage, ob man über Antisemitismus und Eugenik lachen darf. Jachensky hat die Erzählung veröffentlicht, als die Nazis die umfassende Vernichtung des europäischen Judentums noch vorbereiteten. Er hat die möglichen Folgen des Antisemitismus und den damit verbundenen Wahnsinn klar gesehen. Seine Erzählung ist eben nicht nur witzig, sondern sie macht auch eine sehr bedrohliche Stimmung spürbar. Wladimir Wertlieb hat ein lesenswertes Nachwort zu Die Nase geschrieben. Darin heißt es: Beeindruckend und beklemmend ist Jachenskys Verständnis für die hinter der Rassenlehre, der Eugenik und vergleichbarer pseudowissenschaftlicher Forschung liegende Unmenschlichkeit, aber auch die unfreiwillige Komik. Die Fähigkeit, über menschenverachtendes Gedankengut zu lachen und dieses ab absurdum zu führen, war und ist für viele Autorinnen und Autoren keine Selbstverständlichkeit. Ironisch, aber nicht albern. Witzig, aber nicht derb. Pointiert, aber nicht plump. Treffend, aber nicht mit dem Holzhammer. Das ist es, was den Satiriker Jachensky auszeichnet. In einer Zeit des Überschwangs, des Pathos und des ideologischen Dogmas konnte jedoch Lachen tödlich sein. Szyderstwo i kłamstwo przez cały tydzień. Ty jesteś jedyną nadzieją, sam sobie światłem w tunelu, ty wszystkim, bo wszystko dookoła, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie. Wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest w tobie, wszystko jest. Im Jahr 1929 war Bruno Jachensky aus Frankreich ausgewiesen worden. Seine neue Wahlheimat wurde dann die Sowjetunion. Dort ist er bereits ein bekannter und gewürdigter Schriftsteller. Sein Roman Pest über Paris war in hoher Auflage auch auf Russisch erschienen. Schnell erhielt Jaschensky mehrere offiziöse Posten. Er wurde Mitglied der Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller, gab deren Zeitschrift heraus, verfocht deren politische Linie, beteiligte sich aktiv an Kampagnen gegen die, die von dieser Linie abwichen. Zu seinen Freunden zählte Jaschensky den Chef des NKWD, Genrich Jagoda, der einen Kreis an Künstlerinnen und Schriftstellern um sich scharte. Es ist dies die Zeit des ersten Fünfjahresplans in der Sowjetunion, die Zeit der Zwangskollektivierung, der sogenannten Entkulakisierung. Es wird in atemberaubender Geschwindigkeit eine gigantische Industrialisierung forciert, die mit Zwangsarbeit und terroristischen Mitteln durchgesetzt wird. Überall in der Sowjetunion entstehen sogenannte Stoßbaustellen. Eine von ihnen befindet sich an der sowjetisch-afghanischen Grenze im Wachtal in der Sowjetischen Republik Tadschikistan. Dies ist der Schauplatz von Bruno Jaschenskis Roman »Ein Mensch wechselt seine Haut«. Der Fluss Wachsch sollte in einem gigantischen Projekt angestaut werden, um in ein riesiges Kanalbewässerungssystem umgeleitet zu werden. Die kargen Steppenböden des Wachtals sollten so urbar gemacht werden, um riesige Baumwollfelder entstehen zu lassen. So sollte einerseits die Unabhängigkeit von amerikanischen und ägyptischen Baumwollimporten erreicht werden. Riesige Baustellen wie die am Wachsch hatten aber auch die Funktion, lokal begrenzte Subsistenzökonomien aufzulösen, die angestammte Bevölkerung in das sowjetische System zu integrieren und die Herrschaft des Staatssozialismus zu stabilisieren. Im Zentrum des Romans von Jaschensky steht ein amerikanischer Ingenieur namens Clark. Wie viele westliche Spezialisten geht Clark in die Sowjetunion, um Geld zu verdienen, in diesem Fall nach Tadschikistan. Clark ist zunächst distanziert gegenüber den Verhältnissen, den Anforderungen und Besonderheiten, die er an der Baustelle im Wachtal vorfindet. Doch er ist bereit, seine Expertise zur Verfügung zu stellen, und so lernt er Land und Leute Stück für Stück kennen und schätzen. Ein Mensch wechselt seine Haut. Dieser Titel verweist auf den Sinneswandel, den Clark während seiner Tätigkeit durchmacht. Mit seiner Dolmetscherin, einer jungen Komsomolzin, diskutiert Clark über die Art und Weise der Arbeitsteilung in der Sowjetunion. Clark erfährt, dass in der Sowjetunion Menschen mehrmals im Laufe ihres Lebens ihre Expertise wechseln. Da ist einer Metallfacharbeiter vor der Revolution, wird ein Kommandant im Bürgerkrieg, hat jetzt eine leitende Funktion in der Wirtschaft inne, ist Ökonom, hat Hochschulbildung. Noch im mittleren Alter beginnen Leute, die vorher in der Produktion tätig sind, ein technisches oder geisteswissenschaftliches Studium. Clark erscheint dieser Umstand als ökonomisch irrational. Er vertritt die These, dass eine funktionierende Wirtschaft Menschen benötigt, die sich einmal spezialisiert haben und die diese Spezialisierung in ihrem weiteren Leben ausschließlich vertiefen. Ich wollte lediglich eines sagen. In dem, was hier passiert, gibt es zahlreiche Widersprüche. Sie bauen hier eine neue Gesellschaft auf, die auf der Abschaffung des Privateigentums basiert. Wunderbar. Sie glauben, sie könnten die Möglichkeiten jeder Einheit bis ins Unendliche ausweiten. Ist es nicht so? Sie, als Feinde des Individualismus und als Propagandisten des Kollektivs, lösen den uralten Konflikt zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft zugunsten des Individuums und zum Schaden der Gesellschaft. Das ist paradox. Aber so ist es. Und dieser Widerspruch ist bei Ihnen allgegenwärtig. Worin sehen Sie diesen Widerspruch? Nehmen Sie den Beginn unseres Gesprächs. Ihr Staatsaufbau ermöglicht den Bürgern in der Mitte ihres Lebensweges einen Wechsel des von ihnen in der Gesellschaft eingenommenen Platzes. Ich habe bereits gesagt, was die Entwicklung ihrer Industrie bremst. Ein Mensch, der seine Haut wechselt, der von einer Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung auf eine andere springt, wird natürlich für eine recht lange Zeit aus der Bahn geworfen. Er muss sich an die neuen Anforderungen gewöhnen, vor die ihn eine neue Umgebung stellt. Er muss sich an die neuen Möglichkeiten gewöhnen. Eine neue Haut bekommen. Die darauf verwendete Energie kann keinesfalls durch den Nutzen kompensiert werden, den die neuen Menschen der Gesellschaft bringen. Der Reibungskoeffizient ist in diesem Fall derart groß, dass er ihre frühere Produktivität unermesslich stark senkt. Ich sehe, dass Sie nicht mit mir einverstanden sind. Doch im Verlauf der Erzählung beginnt Clark, seine eigene Haut zu wechseln. Nicht nur, dass er sich in seine Dolmetscherin verliebt, er verliebt sich auch in die Sowjetunion, beginnt selbst Bolschewik zu werden. So identifiziert er sich zunehmend mit dem Bau des Bewässerungskanals im tadschikischen Wachtal. Beim Lesen des Romans erhält man einen Eindruck davon, wie komplex sich die Organisation solch einer Riesenbaustelle darstellt, wie verschiedenste Faktoren ineinander greifen und wie störungsanfällig ein solches Vorhaben ist. Unter dem Druck der ehrgeizigen Planvorgaben, unter dem Mangel von angemessenen Maschinen und unter widrigen natürlichen Bedingungen muss die Arbeit aufs Höchste intensiviert und beschleunigt werden. Die Planvorgaben treffen außerdem auf eine Bevölkerung, die nicht an die Anforderungen industrieller Arbeit gewöhnt ist, ethnisch und kulturell keineswegs homogen. Im Roman begegnen uns wackere Ingenieure, die selbst mit auf der Baustelle anpacken, junge Komsomolzen, die mit ihren Stoßbrigaden die Baustelle retten, ehrliche GPU-Beamte, die nicht bestrafen, sondern den Leuten zur Einsicht verhelfen wollen, Verliebte, die von ihren Gefühlen so beflügelt sind, dass sie 10-mal so viel arbeiten können. Auf der Gegenseite hintertriebene Funktionäre, die nur ihren eigenen Vorteil suchen oder deren Klassenherkunft sie mit Missgunst gegenüber der Baustelle füllt, Opportunisten, die immer nur den Weg des geringsten Widerstands gehen, anstatt Eigeninitiative zu zeigen, Saboteure und aufständische Basmatschen voll blutrünstiger Bosheit. Es ist ein Kriminalroman, der den Leser auf atemberaubende Weise immer wieder auf falsche Fährten führt. Wer ist wirklich der Spion? Wer ist wirklich der Saboteur? Für Fehlentwicklungen am Bau sind im Roman meistens Individuen verantwortlich und der Verschleiß von Menschenmaterial rückt eher in den Hintergrund. Kein Wunder, der Roman ist eher aus Ingenieursperspektive als aus der Perspektive von einfachen Arbeitern geschrieben. Man ist geneigt, den Roman für Propagandaliteratur zu halten, doch manche Übertreibung verunsichert. Erscheint nicht manchmal die zentrale Planvorgabe tatsächlich als unerfüllbar und absurd? Ist es nicht ein bewusst stilisierter Zynismus, wenn die Antwort auf Stockungen im Arbeitsablauf oder auf einen Unfall stets Verhaftungen und Schauprozesse sind? Der Roman ist vor allem aufgrund seiner bildhaften Beschreibungen lesenswert. Wieder explodieren vor den Augen des Lesers staccato-artig bildhafte Eindrücke von Landschaften und Leuten. Auch wenn Jaschenski sich wohl längst dem sozialistischen Realismus verpflichtet fühlte, der avantgardistische Einfluss ist auch diesem Roman noch anzumerken. Am Ende der Romanhandlung ist die Baustelle noch nicht fertiggestellt. Es bleiben Schwierigkeiten, die weiterhin zu bewältigen sind. Ein offenes Ende. In der realen Geschichte ist die Baustelle im Wachtal im Jahr 1937 erfolglos eingestellt worden. Die Hauptgründe dafür dürften nicht Sabotage und fehlender Arbeitswille gewesen sein, sondern technische und planerische Fehlkalkulationen und natürliche Bedingungen, die sich einer Beherrschung hartnäckig widersetzten. Ein Mensch wechselt seine Haut war der letzte große Roman, den Bruno Jaschenski veröffentlichen konnte. Auf den Ruhm, den ihm dieser Roman bescherte, folgte Jaschenskis eigener Fall. 1931 bis 1933 wurde Ein Mensch wechselt seine Haut geschrieben und das Buch hat immerhin 10 Auflagen erlebt. Also eine Zeit lang, also diese 4 Jahre, die dazwischen sind bis 1937, muss das schon noch angehalten haben. Da hat es ja im Nachhinein. Richtig, aber dieses Romans auch noch geschafft, dass er in den obersten Sowjet von Tadschikistan gewählt wird. Er hat es immerhin noch geschafft, dass er Mitglied des gesamtsowjetischen Schriftstellerverbandes wurde, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Und dann, ich glaube, das hat eher mit der Absetzung des eher künstlerfreundlichen Jager dazu tun und damit, dass dann Beria an die Macht gekommen ist im Innenministerium in NKWD und dass vielleicht das die Wende war. Und ich glaube, also er ist auch während der Jahre des großen Terrors unter diese polnische Verfolgung gefallen, wo man gezielt, also fast wie im Akkord, also Polen der Sowjetfeindlichkeit bezichtigt und hingerichtet hat. Ja, es hätte ihn gar nicht gerettet. Er wäre allein schon aufgrund der Tatsache, dass er im Ausland so lange außerhalb der Sowjetunion in Paris gelebt hat, allein das hätte eigentlich schon ausgereicht. Egal, ob er jetzt in Santiago gewesen wäre oder nicht, dass er 1937 dann gesäubert wurde. Weil allein das hat ihn ja schon verdächtig gemacht, dass er in Paris einmal gelebt hatte in den 20er Jahren. Auch das war schon im Jahr 1937 dann ein Todesurteil für solche Menschen. Am 12. Mai 1937 las Bruno Jasienski in der Prawda, dass er aus der Partei ausgeschlossen sei. Am 31. Juli wurde er vom NKWD verhaftet, zu 15 Jahren Lager verurteilt und am 17. September 1938 hingerichtet. Bruno Jasienski ist dem System zum Opfer gefallen, das er selbst gutiert hatte, an dem er sich aktiv beteiligt hatte. Leben und Werk von Jasienski sind ambivalent. Es sind die Widersprüche innerhalb dieses Werkes, die es über den Tod von Jasienski hinaus relevant machen. Als moderne Mischung von Ironie, Absurdität, Witz, seltsamem Realismus und surrealer Vision sind die Texte von Bruno Jasienski trotz allem noch heute lesenswert. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Besprochen wurden das Leben und Werk des polnischen Autoren Bruno Jasienski. Zu hören waren dabei Elisabeth Namda und Wladimir Wertlieb, die ich über Bruno Jasienski interviewt habe. Der Roman Pest über Paris, die Novelle Die Nase und der Roman Ein Mensch wechselt seine Haut sind kürzlich im Verlag Bahö Books wiederveröffentlicht worden. Wladimir Wertlieb und Elisabeth Namda werden am 16. Juni in der ACC-Galerie in Weimar zu Gast sein und dort noch einmal ausführlicher über das Leben und Werk von Bruno Jasienski sprechen. Ich danke allen, die bei der Umsetzung dieser Sendung mitgeholfen haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Мотается и все идет по плану. Все идет по плану. На моей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь. Все народной свободой растерзали ей плоть. Так закопайте же ее во Христе. Все идет по плану, все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже, что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. Но при коммунизме все будет заебись. Он наступит скоро, надо только ждать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану. А все идет по плану. Все. Dole dort verbrannt.